Segel war den Körper. Helden, sie haben recht zu sterben. Sie wollen doch ihre Freiheit erben. Sie wollen doch ihre Freiheit erben. Günstig die Helden, sie haben recht zu sterben. Sie wollen doch ihre Freiheit erben. Sie wollen doch ihre Freiheit erben. Armageddon!